Ruprecht mit der Kuppe von Charles Perrault. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Es war einmal eine Königin, die bekam einen Sohn, der so hässlich und ungestalt war, dass man lange nicht wusste, ob er eine menschliche Gestalt hätte oder nicht. Eine Fee, die bei seiner Geburt gegenwärtig war, versicherte indes, dass er dem ungeachtet durch seinen Verstand sehr liebenswürdig werden würde, und sie setzte hinzu, dass er vermöge des Geschenks, welches sie ihm verliehen habe, seiner Geliebten dereinst ebenso viel Verstand mitteilen könne, als er selbst besäße. Diese Versprechungen beruhigten die arme Königin ein wenig, die sehr bekümmert war, Mutter eines so hässlichen Geschöpfes zu sein. Nun ist es wahr, sobald das Kind zu reden anfing, hatte es tausend allerliebste Einfälle, und es war etwas Geistreiches an allem, was er vornahm, so daß man ihn liebhaben mußte. Ich habe vergessen zu sagen, daß er mit einem kleinen Haarbusche auf die Welt kam, daher man ihn Ruprecht mit der Kuppe nannte, denn Ruprecht war der Familienname. Nach Verlauf von 7 oder 8 Jahren kam die Königin eines benachbarten Reiches mit 2 Töchtern nieder. Die erste war schön wie der Tag, und die Königin hatte eine so unmäßige Freude darüber, dass man fürchtete, sie möchte sich Schaden tun. Dieselbe Fee, die bei der Geburt des kleinen Ruprechts mit der Kuppe gegenwärtig gewesen, war auch hier dabei und sagte der Königin, um ihre Freude zu mäßigen, dass die kleine Prinzessin keinen Funken Verstand haben und ebenso dumm als schön sein würde. Dies war nun der Königin gar nicht recht, aber sie hatte einige Minuten darauf ein weit größeres Herzeleid, denn das zweite Kind, mit dem sie niederkam, war außerordentlich hässlich. »Lassen Sie sich das nicht so gar sehr zu Herzen gehen«, sagte die Fee zu ihr, »der Mangel der Schönheit wird Ihrer Tochter auf einer anderen Seite ersetzt werden. Sie wird so viel Verstand und Witz bekommen, dass man ihre Hässlichkeit kaum noch bemerken wird.« »Gott gebe das«, versetzte die Königin, »aber könnte man der Ältesten, die so schön ist, nicht auch zu etwas Verstand verhelfen?« »Von dieser Seite kann ich nichts für sie tun«, erwiderte die Fee, »aber Schönheit kann ich ihr geben, so viel ich will, und da ich gerne alles tun möchte, ihnen gefällig zu sein, was nur in meinen Kräften steht, so will ich ihr die Gabe verleihen, dem Manne, der ihr Herz gewinnt, ihre Schönheit mitzuteilen.« Die beiden Prinzessinnen wuchsen nun heran, und ihre Talente wuchsen mit ihnen. Allenthalben sprach man von der Schönheit der Ältesten und dem Verstande der Jüngsten. Aber mit dem Alter vermehrten sich auch ihre Fehler. Die Jüngste wurde von Tag zu Tag hässlicher und die Älteste von Tag zu Tag dümmer. Sie antwortete entweder gar nicht, wenn man sie frug, oder sie sagte etwas Albernes. Sie war dabei so ungeschickt, dass sie nicht 4 Tassen auf den Tisch setzen konnte, ohne eine davon zu zerbrechen, und dass sie kein Glas Wasser trank, ohne die Hälfte davon über sich herzugießen. So sehr man also auch immer der Schönheit eines jungen Frauenzimmers huldigt, so war dennoch die Jüngste immer weit beliebter als die Älteste. Zuerst näherte man sich gemeiniglich der Ältesten, um sie zu betrachten und zu bewundern. Bald aber schloss man sich an die an, welche den meisten Verstand hatte, um sich an ihren Einfällen und ihren richtigen Bemerkungen zu ergötzen, und so stund gewöhnlich in weniger als einer halben Stunde die Älteste allein da, und alles hatte sich um die Jüngste versammelt. So dumm die Älteste war, so bemerkte sie dies doch, und sie hätte gern alle ihre Schönheit darum gegeben, wenn sie nur die Hälfte von dem Verstand ihrer Schwester gehabt hätte. Die Königin, die sonst eine kluge Frau war, konnte sich zuweilen nicht enthalten, ihr ihre Dummheit vorzurücken, und dies verursachte der armen Prinzessin jederzeit die heftigste Bekümmernis. Eines Tages ging sie in den Wald spazieren, um in der Einsamkeit ihr Unglück zu beweinen, als sie einen kleinen, ungestalten, aber sehr prächtig gekleideten Mann auf sich zukommen sah. Es war der Prinz Ruprecht mit der Kuppe, der in ihr Porträt verliebt worden war. Denn allenthalben fand man ihr Bildnis. Er hatte das Königreich seines Vaters verlassen, um das Vergnügen zu haben, sie zu sehen und zu sprechen. Welche Freude, da er sie ganz allein antraf. Er näherte sich ihr mit aller ersinnlichen Ehrfurcht und Höflichkeit. Da er aber nach den ersten Komplimenten bemerkte, dass sie sehr niedergeschlagen war, sagte er zu ihr: »Ich begreife nicht, wie so eine schöne Person so niedergeschlagen sein kann, als sie zu sein scheinen. Ich kann mich zwar rühmen, eine große Menge von schönen Damen gesehen zu haben, aber ich kann aufrichtig versichern, dass keine es wagen dürfte, sich mit ihnen zu messen.« »Sie belieben zu scherzen«, antwortete die Prinzessin und schwieg still. »Die Schönheit«, fuhr Ruprecht fort, »ist ein so großer Vorzug, dass man jeden anderen Mangel dabei übersehen kann. Und da sie jene in einem so hohen Grade besitzen, so begreife ich nicht, was es in der Welt geben kann, das sie so sehr zu bekümmern imstande ist.« »Ach«, antwortete die Prinzessin, »ich wollte lieber so hässlich sein als sie und etwas mehr Verstand haben, als so schön und so dumm sein, als ich jetzt so bin.« »Man kann seinen Verstand nicht mehr zeigen«, war die Antwort, »als wenn man keinen zu haben glaubt. Und es liegt in der Natur der Seele, dass je mehr sie hat, desto weniger glaubt sie zu besitzen.« »Ich weiß das nicht«, erwiderte die Prinzessin, »aber ich weiß sehr wohl, dass ich dumm bin, und dies Bewusstsein macht mir tödlichen Kummer.« »Wenn ihr Kummer in weiter nichts besteht«, sagte Ruprecht, »so kann ich ihm leicht ein Ende machen.« »Und wie das?« fiel die Prinzessin ein. »Ich habe ein Talent«, antwortete jener, »der Person, welche ich am meisten liebe, so viel Verstand mitzuteilen, als ich will. Und da Sie diese Person sind, so hängt es bloß von Ihnen ab, so viel Verstand zu bekommen, als Sie wollen, wenn Sie mir versprechen, mich zu heiraten.« Die Prinzessin wusste nicht, was sie antworten sollte. »Ich sehe wohl«, fuhr Ruprecht fort, »dass es Ihnen schwer fällt, in diesen Vorschlag einzuwilligen, und ich wundere mich nicht darüber. Aber ich gebe Ihnen ein ganzes Jahr Bedenkzeit, um mit sich selbst zu Rate zu gehen.« Die Prinzessin war so einfältig und hatte doch gleichwohl ein so großes Verlangen, klüger zu werden, dass sie sich einbildete, das Ende dieses Jahres würde niemals kommen. Sie nahm also den Vorschlag an. Und kaum hatte sie dem Prinzen versprochen, dass sie ihn nach Ablauf eines Jahres an eben dem Tag ihre Hand geben wollte, als sie eine außerordentliche Veränderung an sich wahrnahm. Sie war ganz anders als vorher. Sie fühlte eine außerordentliche Leichtigkeit, alles zu sagen, was sie wollte, und alles, was sie sagte, war sinnreich, leicht und natürlich. In diesem Augenblicke fing sie mit Ruprecht ein langes Gespräch an, wo sie mit so viel Fertigkeit und Nachdruck sprach, dass Ruprecht anfing zu fürchten, er möchte ihr mehr Verstand mitgeteilt haben, als er selbst behalten hätte. Als sie in das Schloss zurückkam, wusste niemand am Hof, was er von dieser plötzlichen und außerordentlichen Veränderung denken sollte. Denn statt dass sie sonst lauter verkehrtes Zeug geantwortet hatte, sprach sie jetzt außerordentlich vernünftig und mit vielem Geiste. Man kann denken, wie groß die Freude über diese Veränderung war, an der jedermann Anteil nahm, ihre jüngere Schwester ausgenommen, welche nun nicht mehr den Vorzug des Geistes hatte und neben ihrer Schwester eine sehr schlechte Rolle spielte. Der König richtete sich nun in allen Stücken nach ihrem Rate und hielt oft selbst in ihrem Zimmer Session. Auch verbreitete sich der Ruf von dieser Veränderung sehr geschwinde, und fast alle Prinzen der benachbarten Königreiche strömten herbei und bewarben sich um ihre Gunst und hielten um sie an. Aber keiner hatte ihr Verstand genug, und sie hörte sie an, ohne einem von ihnen besonders Hoffnung zu machen. Endlich aber kam ein so mächtiger, reicher, geistvoller und wohlgebildeter Freier, dass sie in der Tat einige Neigung für ihn fasste. Ihr Vater bemerkte es und sagte ihr, daß er ihr willig freie Gewalt ließe, einen Gemahl zu wählen, welchen sie wollte, und daß sie ungescheut ihre Erklärung von sich geben könnte. Ein fester Entschluss in dieser Angelegenheit fällt einem gemeiniglich um desto schwerer zu fassen, je mehr man Verstand hat. Und so dankte sie dem Könige für seine gütige Gesinnung und bat ihn um die Erlaubnis, sich einige Tage bedenken zu dürfen. Ganz von ungefähr ging sie in den Wald spazieren, wo sie den Prinz Ruprecht mit der Kuppe zum ersten Mal gefunden hatte, um über ihren zu fassenden Entschluss reiflich nachzudenken. Während sie hier in tiefen Gedanken spazieren ging, hörte sie unter ihren Füßen ein dumpfes Geräusch, als wenn mehrere Personen kämen und gingen. Sie ward aufmerksam und hörte, dass das eine sagte, »Bring mir dort den Kessel her«, ein anderes, »Gib mir die Pfanne«, noch ein anderes, »Leg Holz in das Feuer«. Zu gleicher Zeit öffnete sich die Erde, und sie sah unter ihren Füßen eine Art von Küche, worin eine Menge von Köchen, Küchenjungen und anderen Bedienten mit Zurüstungen irgendeines Festes beschäftigt waren. Eine Bande von 20 bis 30 Köchen kam heraus und setzte sich in eine Allee an eine lange Tafel, die Spicknadel in der Hand, und arbeitete nach dem Takte eines Liedchens, das sie zusammen anstimmten. Die Prinzessin erstaunte über das, was sie sah, und frug, was es bedeuten sollte und für wen sie arbeiteten. »Für den Prinzen Ruprecht mit der Kuppe«, sagte der Angesehenste von der Gesellschaft. »Der Prinz hat morgen Hochzeit.« Hierüber erschrak die Prinzessin und besann sich auf einmal, dass heute eben ein Jahr wäre, da sie dem Prinzen versprochen hätte, ihn zu heiraten. Sie hatte nicht wieder daran gedacht, denn als sie dies Versprechen tat, war sie noch einfältig, und da sie ihren neuen Verstand bekam, vergaß sie alle ihre vorhergehenden Torheiten. Sie setzte indes ihren Spaziergang fort, aber kaum hatte sie 30 Schritte getan, als Ruprecht mit der Kuppe vor sie trat, mit aller Keckheit und Pracht, die einem Prinzen geziemte, der sich verheiraten will. Er redete sie an. »Sie sehen«, sagte er zu ihr, »dass ich mein Wort sehr genau halte, und ich zweifle nicht, dass Sie in der Absicht hierher gekommen sind, auch Ihr Versprechen zu erfüllen und mich zu dem glücklichsten Manne zu machen.« »Ich muss Ihnen offenherzig gestehen«, versetzte die Prinzessin, »dass ich über diesen Punkt noch zu keinem festen Entschlusse gekommen bin, und ich glaube nicht, dass er jemals nach Ihrem Wunsche ausfallen wird.« »Sie setzen mich in Erstaunen«, erwiderte der Prinz. »Ich glaube es Ihnen«, war die Antwort, »und ich würde in großer Verlegenheit sein, wenn ich mit einem Manne von weniger Lebensart und Verstande zu tun hätte. Er würde mir sagen, dass eine Prinzessin ihr Wort halten müsse und dass ich verpflichtet sei, ihn zu heiraten, weil ich es ihm versprochen hätte. Aber da ich mit einem Manne von so vielem Verstande spreche, so bin ich zum Voraus überzeugt, dass er meine Gründe anhören wird. Sie wissen, dass ich mich nicht entschließen konnte, sie zu heiraten, als ich noch dumm war. Wie können Sie erwarten, dass ich bei dem Verstande, den Sie mir mitgeteilt haben und der mich weit heikler gemacht hat, einen Entschluss fassen werde, den ich damals nicht fassen konnte? Wenn es Ihr Ernst war, mich zu heiraten, so haben Sie sehr übel getan, mich von meiner Dummheit zu heilen und mich einsichtsvoller zu machen, als ich damals war.« »Wohlan«, sagte der Prinz, »wenn Sie es einem Manne ohne Verstand verzeihen würden, wenn er Ihnen, wie Sie eben gesagt haben, Ihre Wortbrüchigkeit vorrückte, warum sollten Sie mir nicht diese Freiheit verstatten, da es jetzt auf das Glück meines Lebens ankommt? Soll ein Mann von Verstand übler daran sein als ein Dummkopf? Können Sie das von mir verlangen, da Sie selbst so viel Geist besitzen und es sich so sehr wünschten? Erlauben Sie mir also, Ihnen einige Vorstellungen zu machen. Haben Sie, außer meiner Hässlichkeit, etwas an mir auszusetzen? Sind Sie unzufrieden mit meiner Geburt, meinem Verstand, meiner Aufführung und meiner Laune?« »Im geringsten nicht«, antwortete die Prinzessin. »Alles, was Sie mir hier aufzählen, verdient meine Achtung und Liebe.« »Wenn das ist«, fiel ihr Ruprecht ein, »so bin ich glücklich, denn es steht in ihrer Gewalt, mich zu dem liebenswürdigsten Manne zu machen.« »Wie ist das möglich?« versetzte sie. »Nichts leichter«, antwortete der Prinz, »wenn Sie mich nur genug lieben, um diese Verwandlung zu wünschen. Denn Sie müssen wissen, dass dieselbe Fee, die mir am Tage meiner Geburt die Gabe verlieh, einer anderen Person, die mir gefallen würde, Verstand und Geist mitzuteilen, auch Ihnen das Talent gegeben hat, Ihrerseits den Mann, welchen Sie lieben, schön zu machen.« »Wenn das ist«, sagte die Prinzessin, »so wünsche ich von ganzem Herzen, dass Sie der liebenswürdigste Prinz von der Welt werden mögen, und teile Ihnen die Gabe der Schönheit so sehr mit, als nur irgend in meinen Kräften steht.« Kaum hatte die Prinzessin diese Worte ausgesprochen, als ihr Ruprecht schön und liebenswürdig erschien. Einige versichern, dass dies nicht sowohl die Wirkung des Zaubers war, sondern dass vielmehr die Liebe allein diese Verwandlung möglich machte. Sie behaupten, dass die Prinzessin über den guten Eigenschaften ihres Liebhabers, seinen Verstand, seine Bescheidenheit und Treue, die Ungestaltheit seines Körpers und die Hässlichkeit seines Gesichts vergessen habe. Sein Buckel kam ihr vor wie das Achselzucken eines Manns von Welt, und statt dass er sonst entsetzlich hinkte, so fand sie jetzt, dass er sich nur auf eine sehr liebenswürdige Art ein wenig nach der einen Seite neige. Auch seine schielenden Augen kamen ihr darum nur noch glänzender vor, und die kleine Unordnung, die in ihren Blicken herrschte, schien ihr ein Zeichen seiner heftigen Liebe zu sein, und seine große, rote Nase endlich bekam in ihren Augen etwas Heroisches. Dem sei nun, wie ihm wolle, die Prinzessin versprach ihm ihre Hand auf der Stelle, wenn er die Einwilligung ihres Vaters erhalten könnte. Dieser kannte Ruprecht schon als einen Prinzen von großem Verstande, und da er nun noch erfuhr, dass seine Tochter so viel Achtung für ihn hegte, nahm er ihn mit dem größten Vergnügen zu seinem Schwiegersohne an. Die Hochzeit war den andern Tag, so wie es Ruprecht zum Voraus gesehen und lange Zeit vorher angeordnet hatte. Ende von Ruprecht mit der Kuppe, gelesen von Hokuspokus.